den begnadeten Wahlkämpfer Helmut Kohl das politische Gespür verlassen? Wer sich die anhaltenden Auseinandersetzungen um seine Polenpolitik vor Augen ruft, mag diese Vermutung nicht ganz von sich weisen. Der Bundeskanzler und CDU-Vorsitzende geht aus ihnen erst einmal arg zerzaust hervor. Scheinbar unbeeindruckt freilich hält er Kurs. Er bleibt dabei, wie er heute vor den gespannt lauschenden Bonner Journalisten ausführte, dass die vertragliche Sicherung der polnischen Westgrenze mit dem Verzicht Polens auf Reparationszahlungen und mit der Bekräftigung der Minderheitenrechte verknüpft werden sollen, damit eben diese drei Themen bei einer Vereinigung der Deutschen zusammen vom Tisch sind. Der Gegenwind, den er entfacht, das schier ungläubige Staunen, das er auslöst, all dies kann ihm nichts anhaben. Er mag den außenpolitischen Schaden nicht sehen, den er bereits angerichtet hat. Dabei ist das Grummeln in den westlichen Hauptstädten längst zu einem lauten Protest angeschwollen. Präsident Bush hat seine Einwände vorgebracht, Senatsresolutionen werden in Washington ausgeheckt, die Polen, dessen Premier Mazowiecki Grenzdiskussionen rundweg ablehnt, die Grenzen garantieren. Dass Präsident Bush, wenn Mazowiecki Mitte März die Vereinigten Staaten besucht, sich vor die Alternative Bonn oder Warschau gestillt sehen könnte, ist nicht mehr auszuschließen. Wem die Präferenz gelten würde, ist nicht zweifelhaft, den Polen nämlich, die in den USA traditionell eine wichtige Rolle spielen. Schon vorher kann sich Mazowiecki des Zuspruchs in Paris sicher sein, auch Frankreich bereitet sich darauf vor, sich im Zweifelsfall auf die Seite Polens zu schlagen. Wie Maggie Thatcher denkt, ist bekannt, sie hat aus ihrem Herzen nie eine Mördergrube gemacht. Kurzum, Helmut Kohl ist dabei, die Siegermächte gegen sich aufzubringen. Nicht verwunderlich wäre es, wenn sie im deutsch-deutschen Vereinigungsprozess die Zügel wieder anzögen. Dass ihnen das Tempo ohne dies nicht gefällt, das hier und da, auch beispielsweise mit Blick auf den Grundgesetz Artikel 23, angeschlagen wird, dafür gibt es Anzeichen. Einen Sturm der Entrüstung haben die Kohlschen Alleingänge auch hierzulande entfacht. Dass die Opposition sich am Kanzler reibt, ist ganz selbstverständlich. Die Art, wie ihn der Koalitionspartner FDP inzwischen angeht, ist dagegen nicht alltäglich. Kohls Zögern bei den Grenzgarantien hat die Liberalen zunächst nur nachdenklich gemacht, dass er inzwischen immer neue Hürden, ohne sich abzustimmen, auftürmt, empört sie nachgerade. Sie sorgen sich, dass die polnische Westgrenze noch zum Stolperstein auf dem Weg zur deutschen Einheit werden könnte. Unfasslich ist es für sie, dass ausgerechnet von Bonner Seite die Reparationsfrage auf den Tisch gebracht wird. Das Klima in der Bonner Koalition hat darunter nachhaltig gelitten. Der Hinweis des Grafen Lambsdorff, dem man Absprungtendenzen wahrlich nicht nachsagen kann, dass sich Helmut Kohl nach dem 2. Dezember auf den Oppositionsbänken wiederfinden könnte, wenn er sich nicht auf die gemeinsame Verantwortung besinnt, ist ein überdeutlicher Wink mit dem Zaunpfahl. Die Liberalen sind es leid, dass Kohl sich immer wieder an seinem Außenminister und FDP-Zugpferd reibt. Sie haben sich geschlossen um Hans-Dietrich Genscher geschart. Wenn der Prozess der Entfremdung gestoppt, die Fingerhakeleien in der Koalition wieder einer erfolgreichen Arbeit weichen sollen, dann wird sich Helmut Kohl in der Polenpolitik erheblich mehr bewegen müssen als die Liberalen. Eine Einigung auf Kohlschem Nenner ist ganz und gar ausgeschlossen. Wie die Brücke aussehen könnte, die Kohl und Genscher in ihren Auffassungen trägt, ist zur Stunde nach dem Gespräch der beiden nicht auszumachen. Optimismus ist auch mit Blick auf das morgige Koalitionsgespräch nicht angebracht. Ein Minimalkonsens, mit dem sich die Bundestagsdebatte am Donnerstag bestreiten lässt, dürfte das Äußerste sein, was erreicht wird. Vielleicht hat der Bundeskanzler die Markierung schon überschritten, die ihm eine Kurskorrektur ohne großen Gesichtsverlust erlaubt hätte. Garantieerklärung Bonns für die polnische Westgrenze mit der Bestätigung des Verzichts Warschaus auf Reparationsforderungen und vor allem mit der Verwirklichung von Minderheitenrechten in Polen verknüpft hatte, ging ein Sturm der Entrüstung durch das kleine Bonn. Vor allem der Juniorpartner der Unionsparteien, die Liberalen, fuhr schwere Wortgeschütze auf. In dieser aufgeregten Stimmung trafen Kohl und sein Vizekanzler zusammen. Was dabei herauskam, sagt uns nun Peter Quay. Ein Stück näher sind sich Bundeskanzler Helmut Kohl und Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher heute in einem fast zweistündigen Gespräch zum umstrittenen Thema der polnischen Westgrenze gekommen. Offiziell wurde strengstes Stillschweigen vereinbart, doch heißt es, eine Einigung hätte hauptsächlich wegen der Zeitknappheit nicht erreicht werden können. Morgen treffen sich die Vertreter der Regierungsparteien in Bonn beim Koalitionsgespräch wieder, wobei Kohl und Genscher schon heute davon ausgingen, dass das Polenthema wieder mit im Vordergrund stehen würde. Kohl hatte am Mittag schon gesagt, es gebe zwar Meinungsunterschiede zwischen ihm und Genscher, doch in der Sache seien sie nicht so weit voneinander entfernt. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch einen heftigen Schlagabtausch zwischen Kohl und dem FDP-Vorsitzenden Otto Graf Lambsdorff. Kohl verteidigte sich nach einer Präsidiumssitzung der CDU mit den Worten, er habe das Thema des Reparationsverzichts der Polen als Bonner Bedingung für einen endgültigen völkerrechtlich verbindlichen Grenzvertrag nicht aufgebracht. Mehrmals seien Reparationsforderungen an die Bundesregierung herangetragen worden, die eigentlich nichts mit der Grenzfrage zu tun hätten. Kohl dazu. Vor dem Hintergrund von Forderungen, die in den letzten Wochen laut geworden sind, kann die Frage der Reparation nicht einfach unbeachtet bleiben. Es geht im Falle von Polen überhaupt nicht um die Verknüpfung der Grenzfrage mit Bedingungen, wie unterstellt wird. Es geht ausschließlich um eine Bestätigung bereits bestehender Verpflichtungen. Dagegen griff der FDP-Vorsitzende Otto Graf Lambsdorff ebenfalls nach einer Präsidiumssitzung die CDU und ihren Kanzler heftig an. Kohl habe in einer Koalitionsregierung kein Recht, ein so heikles Thema allein an die Öffentlichkeit zu bringen. Außerdem stießen sich Lambsdorff und die FDP grundsätzlich daran, dass Kohl das Thema angepackt habe. Graf Lambsdorff. Ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommen kann, dieses Fass zu öffnen. Also wenn wir eine Reparationsdiskussion anfangen, meine Damen und Herren, dann sehe ich auch den Letzten, der uns im April 1945 noch den Krieg erklärt hat. Sowas wie Uruguay oder Costa Rica, vielleicht täusche ich mich bei den Namen, also ich will mich da nicht festnageln lassen. Dann sehe ich die auch noch hier mit einer Rechnung antreten. Wie um Himmels Willen kann man eigentlich auf diese Idee kommen? Die Polen hätten schon im August 1953 im Görlitzer Abkommen mit der DDR schriftlich auf Reparationen verzichtet. Nicht nur gegenüber der DDR, sondern gegenüber ganz Deutschland, meinte der Vorsitzende der Freidemokraten. Wie es heißt, haben die beiden Regierungsspitzenpolitiker alle Seiten des Polen-Themas besprochen, darunter auch den von Genscher unterstützten Vorschlag des polnischen Ministerpräsidenten Tadeusz Mazowiecki, schon vor einer Vereinigung der beiden deutschen Staaten einen völkerrechtlich verbindlichen Abschlussvertrag über die Grenze abzuschließen, zu paraphieren und dann bis zur Ratifizierung durch ein Gesamtdeutschland liegen zu lassen. Kohl brachte seinerseits den in der CDU-CSU für wichtig gehaltenen Vorschlag ins Spiel, in dem Abschlussvertrag die Minderheitenrechte der 500.000 bis 700.000 Deutschstämmigen in Polen verbindlich festzuschreiben. Es steht noch nicht fest, ob die Koalitionsparteien morgen eine Einigung erzielen können. Nach dem Gespräch Kohl-Genscher sei atmosphärisch durchaus eine Möglichkeit für eine Beseitigung des Streits gegeben, hieß es heute Abend. Für Aufregung sorgte eben am Abend eine Meldung, die den Eindruck erweckte, als hätten Kohl und Genscher auch über das Prozedere der Vereinigung gesprochen und seien dabei nicht übereingekommen. Nach Informationen unseres Bonner Studios jedoch ist darüber nicht gesprochen worden. Kohl hatte vor der Fraktionsspitze nur seine Einschätzung kundgetan, wonach die FDP sich noch nicht endgültig entschieden habe, ob sie für einen Beitritt der DDR zur Bundesrepublik nach Artikel 23 des Grundgesetzes sei oder ob sie eine neue Verfassung nach Artikel 146 befürworte. Die Tendenz ginge, so Kohl, in Richtung Artikel 23. Sollte sie sich aber umkehren, dann würde es ernst, denn die entscheidende Frage der Bundestagswahl im Dezember sei, wollen wir diese Republik oder eine andere? Überzeugt ist der Kanzler offenbar davon, dass die SPD mehrheitlich für eine neue Verfassung eintritt. Dass sie fortan mit schrilleren Tönen seine Politik kritisieren wird, das war schon heute unüberhörbar. Peter Heinemann fasst zusammen. Es sei ein unglaublicher Vorgang, so erklärten heute die Sozialdemokraten, wenn Bundeskanzler Kohl in der Frage der polnischen Westgrenze wegen vermeintlicher taktischer Vorteile gegenüber dem rechten Flügel in der Union das Vertrauen, das Adenauer, Brandt und Genscher im Westen wie im Osten aufgebaut hätten, jetzt teilweise zerstöre. Dieser Vorgang sei deshalb unglaublich, so der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Horst Ehmke, weil Bundeskanzler Kohl chauvinistischen vertriebenen Funktionären und Republikanern nachlaufe und diese für wichtiger halte als die gute Nachbarschaft mit dem Westen und den Polen. Horst Ehmke. Wir haben den Eindruck, dass der Bundeskanzler langsam unfähig wird, sein Amt auszuüben. Wenn man die zunehmenden negativen Stimmen und misstrauischen Stimmen, die der Bundeskanzler mit seiner Haltung produziert, bis weit in unsere amerikanischen Freunde hinein sieht, dann muss man sagen, der Bundeskanzler wird seinem Amtseid, Schaden vom deutschen Volk zu wenden, nicht gerecht. Und wir sind darüber mindestens so bestürzt wie der Außenminister. Während Außenminister Genscher versuche, Klarheit in der Frage der Anerkennung der polnischen Westgrenze zu schaffen, zertrample dieses Kanzler Kohl wie ein Elefant im Porzellanladen. Ich hätte mir gewünscht, meinte Imke, dass wir nie die Schlagzeilen in der internationalen und amerikanischen Presse gehabt hätten, die jetzt der Herr Bundeskanzler produziert hat und weiter produziert. Unter das Thema Elefant im Porzellanladen und unglaublicher Vorgang falle nach Imkes Ansicht auch, dass der Kanzler die mit dem polnischen Ministerpräsidenten Mazowiecki getroffene Vereinbarung über die Rechte der Deutschen in Polen jetzt dadurch in Frage stellt, indem er nun sagt, dieses müsse alles nochmals neu geregelt werden. Und zweitens sei es in der Tat ein wahres Kunststück, so Imke ironisch, wieder die Frage der Reparation an Polen aufzubringen und dieses dann auch noch mit der Anerkennung der polnischen Westgrenze zu verbinden. Die Rechten in der Bundesrepublik werden vom Kanzler geschont und die Nachbarn werden geprügelt. Wenn das deutsche Außenpolitik werden soll, erklärte Imke, dann könne er für die Bundesrepublik nichts Gutes voraussehen. Und es wäre nach den Worten Imkes gut, wenn die Freien Demokraten noch vor der Wahl daraus Konsequenzen ziehen würden. Aber dieses sei Sache der FDP. In der Frage des besten Weges zur Wiedervereinigung warf Imke Kanzler Kohl und der CDU-CSU vor, sie wollten die DDR möglichst schnell vereinnahmen, der Rest der Welt solle sich dann danach richten. Den Bundeskanzler, der zuvor den Weg eines DDR-Beitritts über Artikel 23 des Grundgesetzes als den Königsweg bezeichnet hatte, griff Imke mit den Worten an, es sei eine Abenteurerpolitik zu glauben, man könne NATO und Europäische Gemeinschaft mit einem raschen Beitritt der DDR nach Artikel 23 vor vollendete Tatsachen stellen. Nach sozialdemokratischer Auffassung müssten zunächst der sicherheitspolitische Status eines vereinten Deutschlands und die Probleme mit der Einbeziehung der DDR in die EG gelöst werden. BLF, kontrovers. Im nun folgenden Streitgespräch geht es noch einmal um die Garantie für die polnische Westgrenze. Mein Kollege Gerhard Fleischler hat den Präsident der Vertriebenenverbände Herbert Czarja, CDU, und den außen- und sicherheitspolitischen Experten der SPD, Carsten Vogt, zum Kontroversgespräch geladen. Zu Beginn erklärt Herbert Czarja seine Position. Ich halte eine Anerkennung durch Beschlüsse von Parlamenten überhaupt völlig unmöglich. Das sind politische Beschlüsse, Grenzen müssen nach Kriegen friedensvertraglich geregelt werden. Und das bestimmt auch der Vertrag zwischen den drei Mächten und der Bundesrepublik Deutschland, der sogenannte Deutschlandvertrag in Artikel 7, der ausdrücklich sagt, die Regelung der Grenzen Deutschlands muss bis zu vereinbarten friedensvertraglichen Regelungen verschoben werden. Davor stehen wir und dafür trete ich als deutscher Abgeordneter ein. Ich bin der Meinung, wir können nicht ohne zähe Verhandlungen 104.000 Quadratkilometer Deutschland und das Recht auf die Heimat von Millionen Deutschen preisgeben. Es ist klar, dass die unerneiste Grenze bereits heute die polnische Westgrenze ist. Politisch ist das klar. Rechtlich sollte das so schnell wie möglich klargestellt werden durch beide frei gewählten deutschen Parlamente und durch eine deutsche Regierung. Es ist klar, dass nicht nur unseren östlichen Nachbarn, sondern auch die westlichen Nachbarn, also auch die drei westlichen Verbündeten, die polnische Westgrenze dort belassen wollen, wo sie heute ist, nämlich an der Oder-Neiße-Linie. Jeder, der diese Grenze in Frage stellt, gefährdet die deutsche Einheit. Und darüber hinaus kann die polnische Westgrenze nur verschoben werden mit Krieg und Androhung von Krieg. Dies will ich nicht. Wer die deutsche Ostgrenze verschieben will über die Oder-Neiße-Grenze hinaus, der muss Hass und Furcht vor Deutschen im Ausland wieder verbreiten. Ein Deutschland, das im Ausland Hass und Furcht erweckt, ist ein unfriedlicher Partner. Ein solches Deutschland will ich nicht. Wer auf berechtigte eigene und Vertragsinteressen für Deutschland pocht, verbreitet nicht Hass und Angst. Wenn die Verbündeten das gewollt hätten, hätten sie das in den Bündnisvertrag nicht reinschreiben dürfen. Sie haben Rechtsverpflichtungen in Bezug auf die freie Einheit Deutschlands in freier Selbstbestimmung. Sie haben auch Rechtsverpflichtungen in Artikel 7 im Deutschlandvertrag in Bezug auf Grenzregelung für Deutschland. Sie haben diesen Vertrag 1954 nicht geschlossen, um Krieg vorzubereiten. Im Übrigen gibt es eine einzige Bestimmung, die die Oder-Neiße-Linie festlegen will, nämlich das von Anfang an nichtige Geheimabkommen zwischen Stalin und der Lubliner Regierung vom 27. Juli 1944, das einmal über die Köpfe der Deutschen und Polen hinweg diese Grenzlinie festlegen möchte und zweitens die Hegemonie der Sowjetunion über Polen. Beides ist von Anfang an nichtig. Wir brauchen einen gemeinsamen Wiederaufbau und einen tragbaren Ausgleich für beide Völker und einen Interessenausgleich, der uns zu gemeinsamem Aufbau in einer freiheitlichen europäischen und föderalen Staatenordnung und in einem Staatenbund zusammenführt. Es gibt nichts mehr auszuhandeln, es gibt nur noch etwas festzustellen und das ist die Endgültigkeit der Geschichte. Ja, dafür müssen die dann, die das wollen, vor der Geschichte die Verantwortung übernehmen. Ich habe Sie auch ausreden lassen, unsere westlichen Verbündeten sind für diese Endgültigkeit der Grenze. Ich kenne niemanden in einem westlichen Außenministerium, der eine andere Auffassung vertritt. Und deshalb ist es so, dass ein Deutschland, das sich vereinigt und diese Grenze in Frage stellt, dass dieses Furcht nicht nur im östlichen Ausland, sondern auch im westlichen Ausland hervorruft. Ein solches Deutschland, das mit solchen Plänen auf Grenzverschiebungen beginnt, wäre eine Gefahr für Europa. Der amerikanische Botschafter Walters hat öffentlich vor wenigen Tagen in Stuttgart erklärt, dass diese Fragen nur bei friedensvertraglichen Regelungen erledigt werden. Ich möchte nur, Herr Czarda, Sie sagen, dass diese Grenze endgültig sein soll, dass es Ihre politische Absicht ist, was Sie aber sagen, Sie wollen mit Polen noch etwas aushandeln. Da gibt es nichts auszuhandeln, da gibt es nur etwas festzustellen. Ja, damit verzichten Sie auf 104.000 Quadratkilometer Deutschlands und schaffen einen Unruheherd auf Dauer in Europa. In dem Artikel 7 des Deutschlandvertrages ist sowohl die Wiedervereinigung wie die endgültige Festlegung der Grenzen Deutschlands festgeschrieben. Dann hätten ja die Verbündeten einen falschen Vertrag geschlossen. Und Pacta sunt servanda, das gilt auch für die Verträge, die Deutschland günstig sind. Und ich bitte nur den Artikel 7, die Hörer, sich durchzulesen des Deutschlandvertrages, der bis heute gilt und immer wieder auch von den Verbündeten als geltend bestätigt. Sie stellen revisionistische Forderungen. Sie gefährden deutsche Interessen durch nationalistische Parolen. In der deutschen Geschichte haben die deutschen Nationalisten dem deutschen Volk am meisten geschadet. Dieses Mal darf dieses Spiel nicht wieder passieren, sondern ein Deutschland muss seine Einigung beginnen mit Versöhnung mit den Nachbarn und zur Versöhnung gehört der polnischen Westgrenze. Herr Vogt, ich habe nie zu den Nationalisten gehört, aber eine Versöhnung setzt einen Interessenausgleich voraus und ich bin nicht bereit, als deutscher Abgeordneter die deutschen berechtigten Anliegen auf null zu reduzieren und fremde Maximalansprüche unbesehen zu übernehmen. Die polnische Westgrenze ist kein Zugeständnis, sie ist eine Realität und muss eine Realität in einer europäischen Friedensordnung sein. Es ist eine Unrechtsfolge von Geheimabkommen zweier Diktatoren. Bundesaußenminister Genscher flog nach seinem Gespräch mit Bundeskanzler Kohl unverzüglich nach Brüssel, um den Ministerkollegen in der EG die Bonner Haltung zur polnischen Westgrenze zu erläutern. Derweil traf aus Paris der Vorschlag ein, die Grenze in einem internationalen Vertrag festzuschreiben. Auch in Moskau ist die polnische Westgrenze oder die künftige deutsche Ostgrenze Gesprächsthema. DDR-Ministerpräsident Hans Modrow machte das schon bei der Ankunft am Flughafen heute Nachmittag deutlich. Der sowjetische Außenminister Schewardnadse seinerseits kündete an, dass Moskau die Deutschlandverhandlungen zwischen den vier Siegermächten des Zweiten Weltkriegs und den beiden Regierungen in Deutschland noch vor der Wahl in der DDR zu beginnen wünscht, und zwar am 12. März. Eine wichtige Rolle wird dabei die Frage spielen, ob Deutschland in der NATO bleibt oder nicht. Darüber wurde heute schon gesprochen, eben beim Besuch Modrows in der sowjetischen Hauptstadt. Aus Moskau unser Korrespondent Eduard Neumeier. Mit 12 Ministern, davon 7 ohne Geschäftsbereich, hält sich der Ministerpräsident der DDR, Hans Modrow, seit heute Nachmittag in Moskau auf. Auch wenn der Termin bereits seit Freitag bekannt war, kommt dieser Besuch einigermaßen überraschend. Modrow, der am Flughafen Vnukovo von Ministerpräsident Nikolai Ryzhkov begrüßt wurde, machte deutlich, dass es ihm um eine präzise Abstimmung mit der Sowjetunion in der Zeit des deutschen Vereinigungsprozesses geht. Zweifeln an der Legitimität dieses Unterfangens einer nicht aus freien Wahlen hervorgegangenen DDR-Regierung soll anscheinend durch die Repräsentanz der Ministervertreter der am runden Tisch versammelten Gruppen begegnet werden. Wie man aus Kreisen der DDR-Vertretung in Moskau hören konnte, haben die Gespräche heute Abend im Außenpolitischen Ausschuss des Obersten Sowjets und morgen früh mit Ryschkow und mit Michail Gorbatschow Zielsetzungen dieser Art. Erstens will die DDR eine Aussage mit der Sowjetunion über die Grenze zu Polen festlegen, was aus der Sicht Moskaus ganz gewiss keine Probleme machen wird. Hier in der Sowjetunion, wie in anderen Staaten auch, stößt die Haltung des Bundeskanzlers auf Unverständnis und auf Zweifel in künftige Absichten. Soeben hat der Veteranenverband der Armee in einer Erklärung eine Festlegung verlangt, dass vor der Einheit auch die Grenze zu Polen für unantastbar erklärt wird. Und der Bund-Korrespondent der Pravda merkte vor kurzem zum Vorbehalt Helmut Kohls, über die Grenze Deutschlands könne erst das vereinte Deutschland entscheiden, suffisant an, aber über dessen Mitgliedschaft zur NATO könne der Kanzler wohl heute schon entscheiden. Zweites Schwergewicht der Motor-Delegation ist die Synchronisierung des deutschen und des außenpolitischen Prozesses. Neben dem deutsch-deutschen sowie den 2+4 Gesprächen würde auch der Akkord mit der KSZE gewahrt werden. In diesem Bereich gehört die Festlegung der DDR-Delegation, dass ein vereintes Deutschland nicht Mitglied der NATO sein dürfe. Auch hierzu wäre anzumerken, dass in der sowjetischen Presse zwar überwiegend Sorge über diese Vorstellung herrscht, dass aber der Deutschland-Experte und das Akademie-Mitglied Daniel Projektor in einem Interview mit der Sowjetkammer Russia sogar die französische Lösung favorisiert, also Mitgliedschaft in der NATO ohne militärische Zugehörigkeit. Und dass er der NATO ausdrücklich eine friedenstiftende Funktion zuschreibt, die durch eine deutsche Zugehörigkeit nur noch gestärkt werden könne. Ich glaube überhaupt nicht, dass es hier um einen Rückzieher geht. Wenn Sie den Text der Entschließung betrachten, da steht ja deutlich, der Verzicht Polens auf Reparationen gegenüber Deutschland vom 23. August 1953 und die gemeinsame Erklärung von Ministerpräsident Masajewski und Bundeskanzler Helmut Kohl vom 10. November bleiben auch für das vereinte Deutschland gültig. Das ist eine Parlamentsresolution. Ich bin damit sehr einverstanden und die Fraktion war es eben auch. Aber Sie bestehen nicht mehr auf einer eigenen vertraglichen Absicherung. Entschuldigung, wenn Sie mich gestern in der Pressekonferenz erlebt haben, was ja ohne Zweifel bei Ihnen der Fall ist, wissen Sie, dass ich genau das auch gestern gesagt habe, was hier in der Resolution steht. Ist das insgesamt unstrittig jetzt mit der FDP, auch was die Frage der polnischen Westgrenze angeht? Ist der Kompromiss tragfähig? Ja, ich glaube schon. Wir haben in der Fraktion noch nicht abgestimmt, aber es haben eine Reihe wichtiger Diskussionsredner eben in der Fraktion gesprochen. Diese Resolution wird jedenfalls von der CDU-CSU-Fraktion von einer breiten Mehrheit getragen. Das kann ich Ihnen auch für die Parteiführung der CDU Deutschland sagen. Die Kollegen der FDP haben ja heute etwas später als wir ihre Fraktionssitzung. Aber ich gehe davon aus, da ja das ein einstimmiger Beschluss des Koalitionsgremiums war, dass auch das dort eine Zustimmung findet. Es werde in der Koalition sehr schwer, sagte gestern der Bundeskanzler nach seinem Gespräch mit Bundesaußenminister Genscher über den Streit um die Anerkennung der polnischen Westgrenze und die an Polen in diesem Zusammenhang gestellten Bedingungen. In zahlreichen Interviews haben Spitzenpolitiker der FDP ihr Unverständnis über die Verknüpfung der Grenzfrage mit Reparationen und dem Status der deutschen Minderheit in Polen immer wieder seither betont. Heute Morgen um 8 Uhr trafen sich nun die Koalitionäre in Bonn, um sich die Meinung zu sagen. Man einigte sich auf eine gemeinsame Erklärung. Welchen Inhalt die hat, das sagt Ihnen jetzt Peter Quay in unserem Bonner Studio. Ja, Frau Breindorf, nach fast 4-stündigem Ringen erst haben die zerstrittenen Bonner Koalitionspartner heute Mittag in der Frage der polnischen Westgrenze eine gemeinsame Erklärung, einen Kompromiss gefunden, von dem sich jetzt noch nicht endgültig sagen lässt, wer sich mehr durchgesetzt hat. Die Luft aus dem Streit jedenfalls ist vorerst heraus. Die Erklärung war wichtig, weil die FDP noch am Vorabend hinter verschlossenen Türen gedroht hatte, sie wolle eine eigene Erklärung zu Oder-Neiße für die Sondersitzung am Donnerstag im Bundestag einbringen. In dem Papier heißt es, bald nach den freien Wahlen in der DDR am 18. März werden die beiden Parlamente der beiden deutschen Staaten auf der Basis der Erklärung des Bundestages vom 8. November 1989 einen gleichlautenden Text veröffentlichen, der wie folgt lautet: Das polnische Volk soll wissen, dass sein Recht, in sicheren Grenzen zu leben, von uns Deutschen weder jetzt noch in Zukunft durch Gebietsansprüche in Frage gestellt wird. Soweit das wörtliche Zitat. Diese Erklärung sei eingebettet in die Prinzipien der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit, KSZE, die ja bekanntlich die Unversehrtheit von Grenzen garantiert. Dann heißt es in einem weiteren entscheidenden Punkt, Der Vertrag von 1953, dass die Polen auf Reparationen gegenüber ganz Deutschland verzichten, und die Übereinkunft zwischen Bundeskanzler Helmut Kohl und dem polnischen Ministerpräsidenten Tadeusz Mazowiecki von 1989 über die Rechte von deutschen Minderheiten in Polen bleiben auch für ein vereintes Deutschland gültig. Darüber soll ja noch ein endgültiger Aussöhnungsvertrag beschlossen werden. Endgültig und völkerrechtlich verbindlich. Die Einigung heute war dringend nötig geworden, nachdem am Vorabend durch falsche Berichte über eine Erklärung des Bundeskanzlers vor der CDU-CSU-Bundestagsfraktion sich die Krise zwischen CDU-CSU und FDP zugespitzt hatte. Es hieß, Kohl habe die Frage, ob die Deutschen über den Artikel 23 des Grundgesetzes oder über den Artikel 146 zusammenfinden, als Gretchenfrage der Koalition bezeichnet. Das stimmt so nicht. Kohl hat den Ausdruck Gretchenfrage der Republik gebraucht und damit gemeint, dass der Weg über den Artikel 146 des Grundgesetzes zu lange dauert und damit die Entwicklung der DDR zu einem wirtschaftlich prosperierenden Staat verhindert. Er hat auch nicht gesagt, dass es wegen der Reparationsfrage schwer werde für die Koalition aus CDU, CSU und FDP. Diese Fehlinterpretationen durch die Presse konnte er heute in der Sitzung korrigieren, was auch akzeptiert wurde, obwohl auch ohne diese Missverständnisse der Haussegen in der Koalition schief genug hing. Über die Anwendung des Artikel 23 gab es heute überhaupt keine Auseinandersetzung. Es drohte heute allerdings eine Situation, dass möglicherweise am Donnerstag im Bundestag SPD und FDP gemeinsam einer Resolution über die Oder-Neiße-Grenze zustimmen. Das musste aus CDU-Sicht verhindert werden, wobei jetzt festgestellt werden kann, dass alle Elemente, die von CDU-CSU einerseits und FDP andererseits ins Spiel gebracht wurden, in der gemeinsamen Erklärung berücksichtigt sind. Auf den Vielleicht dann noch eine Nachfrage, Herr Quay, um das ganz deutlich herauszuarbeiten. Der Verzicht auf Reparationen wird jetzt nicht weiter verlangt, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Und auch eine erneute Garantie dieses Minderheitenstatus der Deutschen in Polen, darauf wird nicht mehr bestanden. Ist das richtig so? Kann man das so zusammenfassen? Nein, man besteht darauf. Es ist ausdrücklich Bezug genommen worden auf diesen Passus in dem Görlitzer Vertrag und in der Übereinkunft zwischen Mazowiecki und Helmut Kohl beim Treffen 1989. Das ist aufrechterhalten worden. Das war ja auch am Freitag schon bekannt, aber Kohl hatte ja am Freitag zusätzlich verlangt, dass diese Garantie nochmal untermauert werden müsste. Darum ging ja der Streit. Ja, sie wird untermauert in dem endgültigen Vertrag zwischen Polen und Gesamtdeutschland, in dem völkerrechtlich verbindlichen Vertrag, der nach der Vereinigung abgeschlossen wird. Vielen Dank für diese Informationen, Peter Quay in Bonn. Man berichtet. Bundeskanzler Kohl drücke Außenminister Genscher in der Frage der Anerkennung der polnischen Westgrenze und ihrer Garantie an die Wand, weil der FDP-Vorsitzende Graf Lambsdorff für sich keine andere Koalitionsalternative entdecken wolle. Und gleichzeitig erpresse Kohl im Vorfeld der Wahlen am 18. März die Bürger der DDR und ein dann frei gewähltes DDR-Parlament ökonomisch wie politisch, in dem der bundesdeutsche Kanzler zu erkennen gäbe, die versprochenen wirtschaftlichen Hilfen würden nur dann fließen, wenn die DDR-Bürger die Unionsallianz der Mitte wählen und einen Anschluss der DDR an die Bundesrepublik ausschließlich nach Artikel 23 des bundesdeutschen Grundgesetzes, also formaler Beitritt der Länder, akzeptieren würden. Diese Einschätzung traf heute für die Sozialdemokraten deren außen- und sicherheitspolitischer Experte Carsten Vogt, wobei der SPD-Politiker hinzufügte, eine solche Politik des Bundeskanzlers gefährde nicht nur den deutschen Einigungsprozess, sondern Kohl entferne sich in verantwortungsloser Weise vom Grundgesetz, wenn er es nicht den Bürgern der DDR und ihrem Selbstbestimmungsrecht überlassen wolle, darüber zu befinden, über welchen Weg, also Länderbeitritt nach Artikel 23 oder einer neu zu erarbeitenden gesamtdeutschen Verfassung nach Artikel 146, der deutsche Einigungsprozess vollzogen werden solle. Carsten Vogt. Die Bundesregierung ist zurzeit in Grundsatzfragen der Außen- und Deutschlandpolitik zerstritten und handlungsunfähig. Der Bundeskanzler treibt die Bundesrepublik Deutschland in eine außenpolitische Isolierung. Er verspielt durch sein Verhalten die historische Chance, dass die deutsche Einheit und die Versöhnung der Deutschen mit ihren Nachbarn Hand in Hand gehen. Das Verhalten von Bundeskanzler Kohl hat jetzt dazu geführt, dass sich im Ausland wieder Angst und Furcht vor dem Streben nach deutscher Einheit breit machen. In zunehmendem Maß wird bei unseren westlichen Nachbarn Sicherheitspolitik nicht mehr als Sicherheitspolitik vor der Sowjetunion verstanden, sondern als Sicherheitspolitik vor den Deutschen. In diesem Zusammenhang forderte der SPD-Politiker Vogt Bundesaußenminister Genscher auf, im Streit um die polnische Westgrenze standhaft zu bleiben. Wenn Hans-Dietrich Genscher glaubwürdig bleiben wolle, so Carsten Vogt, müsse er das Fortbestehen der Regierungskoalition von dieser Frage abhängig machen. Außerdem hätten alle Nachbarn der Bundesrepublik ein Recht darauf, im Osten wie im Westen, dass sich der deutsche Einigungsprozess in sicherheitspolitisch vertraglich geregelten Bahnen und im Rahmen einer gesamteuropäischen Friedensordnung vollziehe. Das Verhalten von Kanzler Kohl habe nicht nur dazu geführt, dass sich bei den Nachbarn wieder Ängste über deutsche Großmannssucht breitmachten, sondern auch dazu, dass die Sowjetunion von ihrer Bereitschaft auf lange Sicht, ihre Truppen vom Gebiet der heutigen DDR abzuziehen, dieses jetzt so nicht mehr in Erwägung ziehe, so lange auf jeden Fall nicht, bis der Bundeskanzler die heutige polnische Westgrenze unumstößlich garantiert habe. Angesprochen auf den sicherheitspolitischen Status der jetzigen DDR nach der möglichen Vereinigung, erklärte Carsten Vogt für die Sozialdemokraten, es müsse, wenn auch mit Übergangsformen, in Zukunft ein einheitliches sicherheitspolitisches Gebiet Deutschlands geben, wobei weder die NATO noch der Warschauer Pakt ihre militärische Präsenz ausweiten dürften. Ist vom Eis. Nach heftigen Auseinandersetzungen haben die Spitzen der Koalition in der Behandlung der polnischen Westgrenze nun doch einen Kompromiss gefunden. Sie verständigten sich auf einen Resolutionsentwurf, der am kommenden Donnerstag im Bundestag eingebracht wird. Darin wird vorgeschlagen, dass die beiden frei gewählten deutschen Parlamente und Regierungen möglichst bald nach den Wahlen in der DDR eine gleichlautende Erklärung abgeben, die in ihrem Kern Folgendes beinhaltet. Das polnische Volk soll wissen, dass sein Recht, in sicheren Grenzen zu leben, von uns Deutschen weder jetzt noch in Zukunft durch Gebietsansprüche in Frage gestellt wird. Zitat Ende. Damit soll die Unverletzlichkeit der Grenzen gegenüber Polen als unverzichtbare Grundlage des friedlichen Zusammenlebens in Europa bekräftigt und in diesem Sinne die Grenzfrage in einem Vertrag zwischen einer gesamtdeutschen Regierung und der polnischen Regierung geregelt werden, heißt es weiter in dem Entwurf, der damit, wie von der FDP vorgeschlagen, Teile des Masowiecki-Plans aufgreift. Am Schluss der Erklärung, aber nicht verknüpft mit der Grenzgarantie, taucht der Satz auf, dass der Verzicht Polens auf Reparationen gegenüber Deutschland und die gemeinsame Erklärung von Masowiecki und Bundeskanzler Kohl vom November 1989 auch für das vereinte Deutschland gültig bleiben. Über den Kompromiss, wie könnte es anders sein, zeigen sich die Koalitionäre erfreut, sie verbuchen ihn allesamt als Erfolg. Helmut Kohl sprach von einem tragfähigen Kompromiss, mit dem die Schwierigkeiten in der Koalition ausgeräumt würden. Der Einschätzung, dass er einen Rückzieher machen musste, wollte er nicht folgen. Fehler seien gemacht worden, von allen, auch von mir, sagte er mit Blick auf das Koalitionsklima. Kohls Alleingänge wurden am Nachmittag in der FDP-Fraktion noch einmal kritisch aufgespießt. In der Sache wurde die Einigung bei einer Gegenstimme, ein weiterer Abgeordneter beteiligte sich nicht an der Abstimmung, von den Liberalen gutgeheißen. In der Umgebung von Außenminister Genscher hieß es, er finde sich durch den Koalitionskompromiss in seiner Politik bestätigt, auch wenn er keinen Grund zu Siegesmeldungen sehe. Der Streit um die Verknüpfung der Grenzgarantie mit der Reparationsfrage sei eine der bisher ernstesten Belastungen der Koalition gewesen. Die Sozialdemokraten hoben in ihrer Stellungnahme darauf ab, dass der außenpolitische Schaden, den Kohl angerichtet habe, bleibe. Die Grünen-Politikerin Antje Vollmer kritisierte, dass die Regierung nicht in der Lage sei, die Grenzen Polens ohne Wenn und Aber als unantastbar zu garantieren. Uneinheitlich fiel das Echo bei den Vertriebenen aus, auf die zu viel Rücksicht zu nehmen, dem Kanzler immer wieder vorgeworfen wird. Der Präsident des Bundes der Vertriebenen, Chaya, sagte, er könne mit der Erklärung leben. Der Vorsitzende der schlesischen Landsmannschaft, Hubka, bezeichnete eine Vereinigung Deutschlands bei gleichzeitiger Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze als Diktatfrieden. Am Donnerstag wird sich zeigen, wie viel Gefolgschaft ihre Überzeugung findet. Chaya sprach die Überzeugung aus, dass, wie schon im November, eine Minderheit in der Unionsfraktion eine Zusatzerklärung abgeben werde. Nicht strittig, dies sei noch am Rande erwähnt, war heute übrigens, dass Artikel 23 Grundgesetz ein guter Weg zur Vereinigung der Deutschen ist. Einst war sie eine gut geölte Abstimmungsmaschine, die Volkskammer der Ulbricht- und Honecker-Ära. Einstimmigkeit war Trumpf. Doch seit sich die Verhältnisse in Ostberlin geändert haben, scheint auch die Abgeordneten die Lust an der politischen Debatte ereilt zu haben. Nur, viel Zeit bleibt ihnen nicht mehr. In knapp 14 Tagen wählen die DDR-Bürger und dann dürften in der Volkskammer ganz neue Gesichter zu sehen sein. Heute aber beschloss die amtierende Volkskammer noch einmal Gesetze, die bei den anstehenden Verhandlungen über die Einheit eine wichtige Rolle spielen könnten. Wenn unterdessen die Bonner Regierungskoalition den Eindruck erwecken wollte, die Irritationen um die polnische Westgrenze seien aus der Welt geräumt, ob Modrow und Gorbatschow dies genauso gesehen haben, bleibt fraglich. Die deutsche Einigung, die polnische Westgrenze, aber auch das Stichwort Deutschland und die NATO. Darum gingen die Gespräche zwischen Gorbatschow und Modrow, Hans-Peter Riese, fast zusammen. Der sowjetische Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow und der Vorsitzende des Ministerrates der DDR, Hans Modrow, sind sich einig darüber, dass eine Mitgliedschaft Deutschlands in der NATO nach der Vereinigung unakzeptabel ist. Dies sagte der Sprecher der DDR-Delegation Meyer nach den Gesprächen in Moskau. Modrow und Gorbatschow unterstützen auch den Plan des polnischen Ministerpräsidenten Masowiecki, dass Polen mit beiden deutschen Staaten einen Vertrag über die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze abschließen solle, der dann von einem gesamtdeutschen Parlament ratifiziert werden würde. Meyer sagte, Modrow und Gorbatschow hätten keinen Zweifel gelassen, dass, so wörtlich, keine Frage, die Polen angeht, ohne Polen entschieden wird. Die Einigung der Koalition in Bonn über das weitere Verfahren der Anerkennung der polnischen Westgrenze nannte der sowjetische Sprecher Gerasimow, so wörtlich, ein gewisses Einlenken des Bundeskanzlers in dieser Frage. Gorbatschow hatte in einem Frage- und Antwortspiel mit Journalisten die Grenzfrage als die Kernfrage des Vereinigungsprozesses überhaupt genannt und vor der Versuchung gewarnt, wörtlich, revanchistische Pläne wieder aufleben lassen zu wollen. Modrow war mit einer großen Delegation von Ministern aus den verschiedenen politischen Gruppierungen der DDR nach Moskau gereist. Die Delegation wurde nach dem Vier-Augen-Gespräch hinzugezogen. Dabei habe der Minister ohne Portefeuille, Eppelmann, wie Meyer anschließend sagte, das Wort ergriffen und dem Staats- und Parteichef der Sowjetunion dafür gedankt, dass durch die Reformpolitik die Entwicklung in der DDR erst überhaupt möglich geworden sei. Mehrere Redner, auch Eppelmann, haben nach Angaben Meyers die besondere Verbundenheit der DDR mit der Sowjetunion hervorgehoben, die auch weiter gepflegt werden soll. Der Minister Rollmann sagte in diesem Gespräch, die Forderung aus Bonn und anderen westlichen Hauptstädten, ein vereinigtes Deutschland müsse Mitglied der NATO sein, sei eine Fortsetzung des Kalten Krieges mit anderen Mitteln. In einem Memorandum, das auf Initiative der DDR allen Unterzeichnerstaaten der Helsinki-Schlussakte zugeleitet worden sei, werde hervorgehoben, dass sich der Prozess der Vereinigung nur unter Sicherung der Interessen aller Staaten vollziehen dürfe und dabei die internationalen Verpflichtungen eingehalten werden müssten. Dies, so Meyer, habe nichts mit Bremsen zu tun, sondern mit Verantwortung. Im Anschluss an das Gespräch mit Hans Modrow gab Michail Gorbatschow den Fernsehanstalten beider deutscher Republiken ein kurzes Interview. DDR-Korrespondent Stefan Kühnrich fragte den sowjetischen Staats- und Parteichef auch, wie er, Gorbatschow, den Wahlkampf in der DDR bewerte. Gabriele Krone-Schmalz hat Gorbatschows Antwort übersetzt. Ich verfolge von Moskau aus die Wahlkampagne und sehe, dass einige es sehr eilig haben, dass einige anderen ihre Ansichten, ihre Meinungen aufdrängen möchten. Ich sehe auch, dass es Versuche gibt, auf die Menschen in der DDR im Interesse von Parteien und politischen Überlegungen Druck auszuüben. Sie haben mir diese Frage gestellt und so meine Antwort provoziert. Ich hoffe aber, dass dies in der DDR und in der Bundesrepublik nicht so aufgefasst wird, als ob ich mich in den Wahlkampf einmischen wollte. Im Gegenteil. Ich sehe, wie viele Besucher aus der Bundesrepublik kommen und wie sie sich in die Angelegenheiten der DDR einmischen, als ob die DDR bereits kein souveräner Staat mehr wäre, als ob die DDR kein unabhängiger und allseits anerkannter Staat mehr wäre. Doch das sollen die Deutschen untereinander ausmachen. Aber ich glaube, dass sich das Volk sehr gut überlegen muss, wem es seine Stimme gibt. Gerade in dieser Phase ist es überaus wichtig, dass Leute in die Parlamente, Regierungen und Machtorgane gewählt werden, die in der Lage sind, Verantwortung zu tragen und verantwortungsvoll zu handeln, im Einvernehmen mit allen anderen Regierungen und Völkern. Andere Parteien oder gar den Bundeskanzler greift er nie direkt an. Höchstens nimmt er ein Sachproblem kritisch unter die Lupe. Als Helmut Kohls Forderung, die Garantie der polnischen Westgrenze mit Reparationsverzicht zu koppeln, ihm scharfe Kritik, auch persönlicher Natur, eingebracht hatte, meinte Brandt, Ich weiß, dass die ungeschickliche Handhabung der Grenzfrage Befürchtungen weckt. Die internationale Bereitschaft zur deutschen Einheit belastet den deutschen Einigungsprozess. Deshalb muss man ein klares Wort dazu sagen. Das Ergebnis ist stürmischer Beifall, weil er die Ängste der Menschen in der DDR angesprochen hat, die ein feines Gefühl für alles entwickelt haben, was den Einigungsprozess hemmen könnte. Diejenigen, die Willy Brandts große Veranstaltungen besucht haben, wollen sich nicht der Bundesrepublik bedingungslos anschließen. Sie wollen erhobenen Ganges und mit Würde den Weg zur Einheit gehen. Deshalb lobt Brandt auch diejenigen, die in ihrem Land geblieben sind, bei allem Verständnis für diejenigen, die es in der DDR nicht mehr ausgehalten hatten. In Weimar erwähnt er, dass am Denkmal von Goethe und Schiller eines Tages ein Schild gehangen habe mit der Aufschrift »Wir bleiben hier« und fügt vieldeutig hinzu, das hat mir imponiert. Mit der Aufforderung, im Land zu bleiben, verbindet er die Perspektiven für die Zukunft. Die Facharbeiter, die Techniker, die Wissenschaftler würden wie in keinem Land des ehemaligen Ostblocks die DDR zur Blüte verhelfen. Dazu sei Hilfe des Westens notwendig. Sie werde demnächst kommen, und zwar nicht aus der Westentasche eines hohen Amtsträgers, sondern aus den Steuergeldern der Westdeutschen, von den Ländern und Kommunen und von der Wirtschaft, die durchaus nicht nur in konservativen Händen sei. Der Präsident der Bundesbank, der Chef der Lufthansa, der Vorstandsvorsitzende von Mercedes, der erste Mann der Stahlfirma Hoesch, sie alles seien Sozialdemokraten. Deshalb solle man den Parolen, man müsse CDU wählen, um an das Geld aus dem Westen zu kommen, keinen Glauben schenken. Überhaupt fände er, dass es die Menschen in der DDR nicht verdient hätten, dass die Unsitten westdeutscher Wahlkämpfe in die DDR exportiert würden. Brandts Reden werden immer wieder von Beifall unterbrochen, den er fast nicht zur Kenntnis nimmt. So wie er den Sprechchor einer Gruppe rechtsradikaler Skinheads ignorierte, die in Dresden riefen, Willy Brandt an die Wand. Aber auch so wie die Aufforderung eines Arbeiters in einem Chemnitzer Betrieb, der ihm auf die Schulter klopfte und sagte, bring's voran, Willy. Als Wahlkämpfer für seine PDS, in der sich die alten SED-Mitglieder gesammelt haben, versteht sich auch DDR-Ministerpräsident Hans Modrow. Er ist der Spitzenkandidat der neuen Partei des demokratischen Sozialismus bei der ersten freien Wahl in der DDR am 18. März. Dabei sucht er auch Unterstützung in Moskau, etwa bei Kremlchef Gorbatschow, den er offiziell gebeten hat, als Garant der nach dem Zweiten Weltkrieg in der DDR entstandenen Eigentumsordnung aufzutreten. Eine Respektierung dieser Ordnung erbat Modrow aber auch von Bundeskanzler Helmut Kohl. Aus Ost-Berlin dazu ein Kommentar von Wolfgang Nette. Der lauter, biedere Mensch aus Dresden, Ministerpräsident Hans Modrow, entpuppt sich am Ende seiner Regierungstätigkeit auch als Wahlkämpfer. Die Nachrichtenagentur ADN hat zwei Briefe im Wortlauf veröffentlicht, die der DDR-Kabinettschef sowohl an Michail Gorbatschow als auch an Helmut Kohl geschrieben hat. Doch selbst wenn man die berechtigte Sorge Modrows und vieler DDR-Bürger über einen bevorstehenden Sozialabbau und eine drastische Veränderung gesellschaftspolitischer Festschreibungen akzeptieren und sogar als endgültig voraussetzen würde, selbst dann sind Vorgehen und Argumentation des Briefschreibers recht ungewöhnlich. Es entspricht nämlich international üblichen protokollarischen Gepflogenheiten, dass gegenseitigen Einständnis publiziert werden, selbst wenn Kernsätze durch die Zensur sein sollten. Gerade weil es Modrow so auf die Bewahrung der von ihm zitierten Eigentumsrechte, wie er schreibt, ankommt, wäre er zu Diskretion verpflichtet gewesen, gerade um seinen Argumenten mehr Gewicht zu verleihen. Und dafür gibt es vornehmlich diplomatische Kanäle. Dass die Existenz der Schreiben an Gorbatschow und Kohl zudem erst eingestanden wurde, nachdem eine Boulevardzeitung über Details berichtete, macht die Sache nicht besser. Noch mehr zu denken gibt der Inhalt. Modrow appelliert an die Sowjetunion als Siegermacht und fordert sie auf, ihren Einfluss geltend zu machen, damit Volkseigentum und andere genossenschaftliche Besitzstände gewahrt blieben. Die weitere Empfehlung des Regierungschefs, dass sich beide Außenministerien über ein gemeinsames Vorgehen abstimmen sollten, klingt ebenfalls ungewöhnlich. Denn es gibt keine Beispiele, bei denen zwei Staaten eine Synchronisierung ihrer Ansichten über denkbare gesellschaftspolitische Entwicklungen in einem noch zu schaffenden neuen Staatsgebilde öffentlich bekannt gegeben hätten. So etwas nennt man Einmischung in die inneren Angelegenheiten. Ein Terminus, der in der DDR lange zum offiziösen Vokabular gehörte. ein militärisches oder außenpolitisches relevantes Mitspracherecht. Bei Statusfragen hingegen steht der Sowjetunion absolut zu. Aber es kann und darf entgegen dem Appell von Motrow nicht die Aufgabe des offiziellen Moskau sein, die Weiterentwicklung eines zusammenwachsenden Deutschlands so entscheidend mitzubestimmen, wie es Motrow offenbar vorschwebt. Im Übrigen war sich das Volk nach der Novemberrevolution darüber einig, dass das sozialistische Gesellschaftssystem total versagt habe. Mit seinen beiden Briefen so kurz vor der Wahl erweckt Motrow freilich den Eindruck, als könne unter Zuhilfenahme Moskaus international ein Weg zurückbeschritten werden. Man merkt die Absicht und ist verstimmt. Bundeskanzler Kohl hat den Koalitionskompromiss zur Polengrenze nicht nur den vier Siegermächten übermittelt, sondern auch dem polnischen Ministerpräsidenten Mazowiecki. Die polnische Presse...